Herzlich willkommen zu einer neuen Episode, Episode 8 des Wechselzonen-Podcast mit Adrian. Hi. Und mir, Lukas. Servus. Zu Beginn hatte ich mir gedacht, ich fange nochmal an, wie bei der letzten Episode mit Netflix. Und zwar habe ich auf Netflix was geguckt, und zwar den Ultimate Beastmaster. Und zwar hatte ich am Wochenende die komplette Staffel gesehen. Kennst du das, Adrian? Ja, ich habe mir jetzt am Wochenende habe ich mir die erste Folge davon angeschaut, ja. Okay, für die, die es nicht wissen, vielleicht kennt der eine oder andere American Ninja Warrior, das lief auf RTL, oder von ganz früher Takeshis Castle, aber halt in Ernst. Also da sind richtig krasse Jungs, die dann halt Hindernisse, Kletterhindernisse... War Takeshis Castle nicht im Ernst? War das irgendwie eine Veräpplung? Ich kenne das nicht, ich habe das nie geguckt. Also Takeshis Castle war eher so ein bisschen was witzig aufgebaut, weißt du, da kam so wie DSDS, nur halt mit Hindernissen. Okay. So ein bisschen da... Ich hab das mal früher immer so beim Durchzeppen mal gesehen, aber weitergemacht, also deshalb, also ich weiß gar nicht, was... Ja, das waren ja auch keine ernsten Hindernisse, also da liefst du zum Beispiel drei Türen, eine konntest du dir aussuchen und nur eine hatte... Konntest du durchlaufen, alle anderen hatten ein Holzbrett vernagelt, also quasi okay. Das, solche Sachen halt. Oder ja, also gab verschiedene Sachen, zum Beispiel auch so ein, da musst du einen Berg hochlaufen und da wurden halt Steine runtergerollt und du hattest kleine Nischen, ja, und die Steine kamen in verschiedenen Abständen und solche Sachen halt. Also es war eher so eine Veräppelung als was Ernstes, aber das ist halt ernst. Schon, also. Ernst, in Anführungsstrichen, das, ernst? Ja, es ist halt ein Wettbewerb, sage ich jetzt mal. Sie müssen einen bestimmten Parcours, das ist halt wie so ein Biest aufgebaut. Und als erst läufst du über so, ja, wie in das Maul, über so Stäbe und dann läufst du so quasi die Zunge hoch. Aber so ein Format gab es doch, sowas ähnliches, gab es ja, doch jetzt irgendwie beim RTL. RTL, gell? Genau, so bei was, American Ninja Warrior, also, ja, genau, das, ja. Falls das jemand kennt, das. Aber das. Ich finde sowas echt cool, das gefällt mir, ich gucke das sehr gerne, aber das habe ich richtig gerne geguckt, das ist auch produziert von Sylvester Stallone, ja. Und was ich ganz witzig fand und am Anfang erst gedacht hatte, okay, und zwar der Luke Mockridge und ja, Hans Sapai moderieren das und ich dachte, okay, was wird das denn, aber ich muss sagen, die haben das besser gemacht als der Bushi und der andere, ich vergesse halt seinen Namen, bei American Ninja Warrior, weil ich fand, die waren so richtig dabei, weißt du? Ja, ja. Die haben richtig auch mitgefiebert mit den Kerlen. Ja, und die Koreaner erst, die haben gefeiert. Also das, um mal aufs Format so ein bisschen zu kommen, es sind 108 Teilnehmer aus 6 Nationen. Die Nationen sind Brasilien, Deutschland, Japan, Südkorea, Mexiko und USA. Und aus jedem Land halt in einer Episode sind 2. Und da es 9 Episoden sind und die 10. Episode ist das Finale. Und ja, diejenigen, die dann quasi Episode gewinnen, also kann nur einer gewinnen am Ende, dann kommt der ins Finale. Ne? Also ein paar Deutsche zum Beispiel oder ein paar... Ja, der Junge, der war schon fit. Also der, das muss man schon sagen. Also der, ich meine, der Koreaner war natürlich der Hammer. Der hatte natürlich mit den Hindernissen ziemlich, sag ich mal, einen Vorteil, weil er selbst, der war ein Eiskletterer. Genau, ein Eiskletterer war der. Und die Hindernisse, die kamen ihm schon zugute, sagen wir mal so. Aber der junge Kerl, also, ich weiß gar nicht, wie der jetzt hieß, ich habe das, glaube ich, vorgestern gesehen. Auf jeden Fall, der war schon ganz gut, also... Ich glaube, hat Parkour gemacht, oder? Ich glaub, der kam irgendwie Der hat Hindernisläufer gemacht. Die beiden Deutschen haben Hindernisläufe gemacht. Okay. Der andere war etwas älter, schon in den 40ern, ne, aber ja, genau. Auch ein ganz fitter. Einer hatte Hindernisläufe gemacht, das weiß ich. Aber er auch. Ich meine, ganz viele von den die das starten, machen Hindernisläufe. Gut, da waren auch Triathleten dabei oder welche von der Spezialeinheit. Und, falls du weiter guckst, da ist sogar einer von den New York Giants dabei, der den Super Bowl gewonnen hat. Okay. 2014. Gegen New England Patriots. Ja. Hurra! Genau, da, ich wollte mir seinen Namen aufschreiben, hab's aber leider dann vergessen und ich wusste auch jetzt, weiß auch gerade nicht, wie der heißt. Ja, das ist halt sehr interessant. Auch Frauen sind auch dabei, manche kommen auch weit, also ist jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie unter Wert da langlaufen. Aber ich muss dir sagen, also ich fand's okay, aber ich fand's jetzt nie so der Hammer. Also irgendwie hat mich das jetzt, ich weiß nicht, also grundsätzlich so dieses Format spricht mich nicht so an. Wie gesagt, Takeshis Castle ging vollkommen an mir vorbei. Das auf RTL habe ich auch nur quasi so durchgezählt, mal kurz reingeguckt, aber auch weiter irgendwie geschaltet. auch nie richtig zu Ende. Und da habe ich mir halt eine Episode angeschaut, weil ich habe irgendwie da gelesen, von Sylvester Stallone produziert und so, und da war ich halt so ein bisschen interessiert. Aber irgendwie im Endeffekt nichts Neues so. Ich meine, klar, die Hindernisse, die werden dann immer ausgefallener und immer verrückter. Aber ja, gut, aber es liegt daran wahrscheinlich, dass das jetzt nicht so mein Dingen ist. Ja, gut. Ich meine, klar, für dich schon eher, du bist ja sehr Hindernislauf begeistert und das kommt den Jungs da auch sehr entgegen und ist auch ähnlich. Ja, klar, es sind halt auch viele, wie gesagt, Kletterer, Parkour-Leute, auch welche aus der Spezialeinheit. Da ist sogar ein Brasilianer, der in Amerika, also als Marine in Afghanistan. Und der ist dann zurück nach Brasilien, weil er einen Burnout hatte danach. Okay. Also die Jungs haben manchmal richtig krasse Geschichten. Also ich persönlich, wie gesagt, Hindernisse, wie der Adi schon richtig sagt, das ist ja so mein Metier, ich mag das ja. Ich persönlich, das wäre ja mein Traum, da mal zu starten, ja, sowas mal zu machen. Okay. Aber dafür müsstest du dann auch wirklich, glaube ich, richtig trainieren. Also manche sind da schon richtig, richtig schwere Hindernisse. Ja, also ich fand's cool. Also ich habe das, wie gesagt, durchgesuchtet, das komplette Wochenende. Eine Folge läuft eine Stunde ungefähr, also das bei 10 Folgen. Ja, es war auf jeden Fall cool. Ist der Tag gefüllt? Ja, beide. Ja, ja, wollen wir mal zum... Ja, gehen wir mal zu unserem Training rüber. Genau. Über. Jetzt darfst du mal. Naja, jetzt, ich meine, jetzt darfst du jetzt weitermachen, weil jetzt am Wochenende, am Samstag, den 5. März, ist dein erster großer Auftritt sozusagen. Ja. Wie läuft das Training? Das ist quasi jetzt abgeschlossen. Jetzt kommt so die Formzuspitzung mehr oder weniger und so in den nächsten Tagen eher so ein bisschen die Beine hochlegen beziehungsweise nur so locker machen. Ja, wie ich schon in der letzten Folge angesprochen hatte, ich bin am nächsten Tag quasi von der Arbeit heimgelaufen. Das waren also 18 Kilometer. Am nächsten Tag habe ich das Intervall, Dauerlauf, was du mit unterbrochener Pause, was du mir da gesagt hattest. Mhm. Also die längere Intervalle, einigen wir uns mal auf den. Okay. Und ich glaube, Mittwoch hatte ich dann einen Tag Pause gemacht. Und Mittwoch bin ich nochmal gelaufen und Donnerstag hatte ich Pause und Freitag hatte ich nochmal einen kleinen Regenerationlauf. Und dann Samstag war ich leider ein bisschen beschäftigt, hat es nicht mehr geschafft. Dafür bin ich Sonntag jetzt halt nochmal Intervalle gelaufen. Mhm. Also auch so bei Strava ein Segment hatte ich versucht, meinem Bestzeit zu brechen. Und habe es leider nicht geschafft, um 6 Sekunden. Und heute bin ich nochmal ganz locker so 8 Kilometer gelaufen. Und jetzt bin ich so ziemlich auf 50 Kilometer gekommen in der gesamten Woche. Mhm. Naja, okay. Ja. Und was hast du für ein Gefühl für Sonntag? Ja, wie ich dir schon sagte vorhin, irgendwie ein bisschen gemischt, ob ich das Tempo dann komplett durchhalten kann, bin ich mir nicht ganz sicher. Also dieses Gefühl oder diese leichte Zweifel sind normal. Also das ist jetzt wirklich... Ja klar, ich hatte ja schon ein paar Wettkämpfe, ist ja jetzt nichts Neues, also ist ja nicht mein erster Wettkampf, aber ist halt mein erster, sag ich mal so, wo ich wirklich auf eine Zeit und das auch in einer gewissen Geschwindigkeit, also es wird ist interessant, da ich die Strecke nicht kenne, ist das natürlich immer so ein bisschen kribbelig, ich denke mal, wir laufen uns dann da ein, eine Runde, oder? Dann weiß man ungefähr, was auf einen zukommt, so ein bisschen. Ja, wenn das irgendwie geht. Also da ist ja schon einiges los bei dem Lauf. Ne? Also ich war da jetzt schon seit Jahren nicht mehr, aber da ist irgendwie immer viel los. Mal schauen, also wir laufen uns einfach mal. Ich meine, das ist ja alles flach. Ne? Da gibt es jetzt keine Besonderheiten auf der Strecke, außer auf viele Kurven. Ja, ja. Wir schauen einfach mal, wie's läuft. Wie gesagt, eine Woche später hast du wieder eine Möglichkeit. Deshalb, ich würde mich da jetzt gar nicht so unter Druck setzen, sondern einfach gucken, was ist momentan drin. Und wenn das jetzt eben, was weiß ich, knapp 43 Minuten sind, dann ist das eben so. Und dann versuchst du mal nächste Woche noch mal die 42 zu knacken. Ja, also unter Druck setze ich mich da gar nicht, aber ich bin halt so ein bisschen, ja, mal so ein bisschen kribbelig, ja, so, wie wird's denn laufen? Ich meine, das ist aber cool, oder? Ich meine, wenn das nicht wäre, dann würden wir den Sport nicht machen. Ja, auf jeden Fall. da ich ja dieses Jahr also auch schon länger nicht mehr einen Wettkampf gemacht habe, bin ich auch so ein bisschen gespannt, wo ich halt gerade stehe. Ja? Also ich meine, wenn es ein bisschen mehr wird, also sage ich jetzt mal 43 oder 44, sondern wenn es 45 wird, dann wird es, denke ich mal... Ja, gut, das ich könnte... könnte also, Training schneller. Also. Ja, stimmt schon. Aber gut, man weiß ja nicht, wie, was an dem Tag los ist. Wenn gibt es da halt Haufen richtigen Gegenwind oder so, das, oder es regnet, man weiß es nicht. Also, ja, gut. Schauen ich mache mir da eigentlich nicht so Gedanken, aber es kribbelt ein bisschen. Das ist halt auch ganz gut. Und ja, ich denke, diese Woche werde ich noch ein bisschen so muss es sein. Locker machen. Und dann, denke ich, bin ich gut vorbereitet. Wie sieht denn so dein Training aus? Was hast du dann diese Woche so Schönes erlebt? Naja, also du meinst letzte Woche. Stimmt, letzte Woche. Ja, also wie ich schon erwähnt habe, ist mein Training jetzt momentan ziemlich durchgemischt. Ich bin jetzt ein bisschen weg von dem Blocktraining, wie ich das schon erwähnt habe. Und war letzte Woche... vor allem auf dem Bike unterwegs, aber jetzt auch hatte ich eine zwei schnelle Laufeinheiten gemacht. Das lief ja zufriedenstellend, sage ich mal. Da waren mal etwas längere Intervalle auch dabei, so dreimal 3000 habe ich gemacht, genau. Und dann noch ein bisschen was Kürzeres. Und gestern das erste Mal im Jahr 2017 auf dem Mountainbike draußen, hat sehr viel Spaß gemacht, strahlenblauer Himmel, Sonnenschein, um die 13, 14 Grad, also perfektes Wetter, hat super viel Spaß gemacht, bin von Friedrichsdorf in Taunus nach Hause, waren knapp 50 Kilometer, war echt super. Macht Bock auf mehr, auf jeden Fall. Hast du nicht mal einen Schlenker gemacht zu unseren Freunden vom Running Podcast? Die waren doch da unterwegs, ne? Nee, bei Oberursel. Ja, stimmt, die waren in Oberursel, ja. Nee. Da habe ich in dem Moment überhaupt nicht dran gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die waren doch, glaube ich, Samstag unterwegs. Das weiß ich gerade gar nicht. Mir ist es gerade nur eingefallen, dass sie ja da in der Gegend waren. Ja, nee, das war, glaube ich, Samstag, wo sie da gelaufen sind. Ja. Nee, aber ja, das Training, also jetzt, ich habe da jetzt nichts Besonderes, was ich jetzt erzählen könnte von dieser Woche. Wie gesagt, dreimal Fahrrad, dreimal laufen, einmal schwimmen, zwischendurch noch ein bisschen Krafttraining, das geht irgendwie immer, und daher ist okay. Ich muss mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich habe seit gestern habe ich so einen hartnäckigen Schnupfen, mehr zum Glück nicht, aber irgendwie ist die Nase ein bisschen zu. Ich gehe weg. Ja, ne, so schlimm ist es nicht, aber ja, ich hoffe, oder sag mal so, ich hoffe, es wird nicht schlimmer. Ja, schauen wir mal. Deshalb, heute war Pause angesagt. Hab mich ein bisschen geschont. Haben wir denn einen Plan für den Wettkampf am Sonntag? Ein Plan? Ja, also... 4:10 laufen. Aber wolltest du jetzt mit mir laufen, oder? Ja, ich... laufe ich mit dir. Ich gucke einfach mal, ne, wie es halt läuft. Und versuche dich da so weit es geht halt zu ziehen. Ja, am besten so wie damals in Frankfurt beim Spiridon Halbmarathon. Da kannst du mich auch ein bisschen über die Linie drücken, falls es nicht mehr geht. Wird auf jeden Fall, denke ich mir, die letzte Runde wird richtig hart. Aber okay. Naja, das sehen wir da. Ja. Soweit zu einem Training, oder? Ja, also wie gesagt, die letzte Woche war jetzt irgendwie unspektakulär, jetzt bis auf die Radausfahrt am Sonntag. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja, aber gehen wir vielleicht zu unserem Hauptthema für heute. Gerne. Genau. Wir haben uns mal so als Thema rausgesucht, Wettkämpfe. Und zwar empfehlenswerte Wettkämpfe, die Wettkämpfe, die wir gerne machen möchten, Wettkämpfe, die wir mal gemacht haben und nie wieder machen. Ja. Also gute Erfahrungen bei Wettkämpfen, schlechte Erfahrungen und vielleicht welche, die wir auch mal in Zukunft im Auge haben. Also da frage ich dich jetzt mal, wie bei deiner Recherche, wie bist du da vorgegangen bei schlechten Wettkämpfen? Was ist ein schlechter Wettkampf? Was ist ein schlechter Wettkampf? Naja, gut, also ich hab gar nicht so viele schlechte Wettkämpfe gemacht. Also das Einzige, ich kann mich an ein einziges Rennen erinnern, wo ich mir gedacht habe, was war das jetzt für eine Scheiße, hier komme ich nie wieder. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, da war ich dabei. Nee, da warst du nicht dabei. Okay. Nee, meinst du damals großen Busseck? Ich meine schon, dass es da war. Ja, da bin ich halt, da bin ich falsch geleitet worden. Aber ich meine gar nicht, also auf so kleine, weißt du, Dorfläufe, da gehe ich gar nicht drauf ein. Also das, weil... Aber ohne Scheiß, das hätte mich damals richtig das hat dich auch damals richtig gewohnt, weil du warst in Führung. Also als ersten, den ersten falsch zu leiten da über die Wälder, das ist ja natürlich schon bitter. Aber... Okay, wie gesagt, auf diese kleinen Wettkämpfe will ich gar nicht eingehen, sondern der einzige Wettkampf, wo ich mich wirklich drüber geärgert habe, der auch wirklich was kostet und wo ich die Organisation nicht gut fand, wo ich das Ganze sehr chaotisch fand, das Ganze drumherum, wo ich den Wettkampf als eine größere RTF-Ausfahrt, als ein Rennradwettkampf empfand, war das Radrennen am Nürburgring. Okay. Ja, das war für mich ein Vorbereitungsrennen für Challenge Road, die ich in Jahre, oh Mann, wann waren das? 2010? Ich weiß gar nicht, 2010, 2011, irgendwo um den Dreh, habe ich den doch als Staffel gemacht und den Radpart übernommen und da halt in der Vorbereitung habe ich mir gedacht, okay, machst du mal das Radrennen am Nürburgring, habe ich mit einem Kollegen, bin ich hin und wir fanden, also wir haben beide nach dem Rennen gesagt, das war, also was war das denn bitte? Wir wussten noch nicht mal, wo das Ende ist. Du fährst da, ich meine, die Strecke ist ja natürlich der Hammer, ja, also am Nürburgring Fahrrad zu fahren ist natürlich, ist schon richtig, richtig cool, aber es war, wie gesagt, es war zu unübersichtlich. Es war einfach zu voll. Es war so, so chaotisch. Sowas habe ich noch nie erlebt. In keinem anderen Rennen wie da damals. Und ja, das ist so ziemlich so das Einzige. Wie gesagt, wir sind da, irgendwann sind wir durch eine angebliche Ziellinie, wo wir noch nicht mal wussten, dass wir durch eine Ziellinie sind. Da war überhaupt nicht geschildert, da stand überhaupt nicht Ziel, da war gar nichts. Wir haben einfach gesehen, dass die anderen gar nicht mehr fahren, dass die da alles stehen, sonst wüssten wir es auch nicht. Und ja, das, also man hat sich einfach so fragend angeguckt, einer den anderen und ja, wusste gar nicht, okay, ist das jetzt Ende oder was ist jetzt los? Also völlig, völlig schräg. Also sowas habe ich noch nie zuvor, auch danach nicht mehr erlebt. Gut, da kann ich ja gerade mal einhaken, denn ich habe eigentlich auch nur zwei Rennen aufgeschrieben, wo ich ein bisschen nicht so toll fand, das gemacht zu haben. Habe ich mir einfach mal so gedacht. Also das eine war auch auf dem Nürburgring, das war dann der Strongman Run, weil der war für mich auch sehr teuer, weil ich mich ziemlich spät angemeldet habe. Und für das, was es dann war, fand ich es einfach nicht gut hinterher. So, ja. Ich meine, klar, als ich das gemacht habe, dachte ich, okay, das war schön und so. Aber so jetzt im Nachhinein, es gibt wirklich bessere, denke ich mal, wo man da dran teilnehmen kann. Und wie gesagt, war halt auch auf dem Nürburgring. Ja, es ist einfach auch zu voll und zu teuer. Und ja, deswegen... Also das ist so einer, wo ich dann hinterher denke, das würde ich auf jeden Fall nicht noch einmal machen. Obwohl es mein Einstieg war für die Hindernisrennen. Ja. Hat irgendwie einen bleibenden Eindruck hinterlassen, sonst würdest du es nicht weitermachen. Aber ich verstehe dein Argument. Wobei, also für mich ist, wie gesagt, also eine schlechte Organisation, ja, bei einem so großen Wettkampf, wie es halt diese Nürburgring-Wochenende da mit diesen vielen Radrennen ist, die haben wirklich sehr viel, die haben da 24-Stunden-Rennen, die haben ja verschiedene Radrennen, die haben auch Mountainbiker sind da, also da ist wirklich die Hülle los, aber es ist einfach zu chaotisch, das Ganze. Also zumindest damals, ich weiß nicht, vielleicht haben sie sich mittlerweile verbessert, ich habe mich für diese Veranstaltung nicht mehr interessiert. Ich weiß es nicht, aber weißt du, so wenn die Organisation nicht stimmt, wenn du von A nach B geschickt wirst, wenn dir keiner was irgendwie erklären kann und irgendwie im Nachhinein du nicht duschen kannst, weil keiner dir sagen kann, wo eine Dusche ist und weißt du, lauter solche Kleinigkeiten, das macht für mich halt eben ein gutes oder schlechtes Rennen aus. Ne? Ja, okay. Und halt auch der Preis. Ne? Also das Ganze hat ja auch einiges gekostet. Okay, ja, also da so eine Erfahrung habe ich noch nicht gemacht, deswegen konnte ich diesen Ansatz nicht nehmen. Ich nehme dann eher so Wettkämpfe, die ich dann eher nicht mehr machen würde. Und das wäre dann halt so der Ja, Duschen waren da jetzt auch, sag ich mal, nicht, das waren dann so, wie, als würdest du in so einem Festzelt duschen, weißt du? Und da, war, ja, ja. Und da kamen nur Tropfen eigentlich raus, weil das alles, weil alle natürlich belegt waren und alle haben so dann gleichzeitig geduscht und das war dann halt irgendwann, ja, so vom Duschen her. Okay, also aber die Organisation war jetzt nicht schlecht, das muss man jetzt sagen. Das war das ist einfach nur zu voll. Das ist halt mein Ansatz. Ich hatte halt noch ein anderes Rennen, das lag aber jetzt nicht am Rennen oder an dem an der Veranstaltung, sondern es war einfach, glaube ich, der schlimmste Tag, wo ich jemals ein Rennen gemacht habe. Das war der Duathlon in Gambach. Okay, das ist aber auch schon lange her. Das ist sehr lange her. Ich mag ja eigentlich so Duathlons, aber an dem Tag lief einfach gar nichts. Ne? Also beim Laufen, das lief nicht richtig rund. Bin ich aufs Rad, dann ist mir die Kette gleich am Anfang noch in der Wechselzone runtergefallen. Also quasi nach dem Aufsteigen, dann habe ich die drauf gemacht, bin los und gleich die Kette wieder runtergefallen und irgendwo auf der Strecke wieder und dann kurz vor, weil ich natürlich die Zeit dann versucht habe, ein bisschen aufzuholen, kurz vor dem Wechseln wieder zum Laufen habe ich noch einen Krampf bekommen und ich dachte, ich breche jetzt ab, aber dann ich habe mich dann noch die 5 Kilometer dann noch darum gequält, aber ich habe es dann noch zu Ende gebracht, aber das war sehr, sehr enttäuschend und ich habe da sehr, sehr lang dran geknabbert. Das, glaube ich, war mein erstes Rennen, wo ich wirklich, ich sag mal. Aber so Rennen kenne ich auch, also wo es einfach nichts läuft. Wobei das ist ein, ne, da geht es halt um was anderes. Da geht es halt nicht nur um den Wettkampf an sich. Klar, weil diese, gerade wir sprechen jetzt vom Gambacher Duathlon, der ist schon sehr liebevoll organisiert, ist eine ganz kleine Veranstaltung. Und ich finde, Orga macht, also die Jungs von RV Gambach machen da schon einen ganz guten Job. Aber klar, sowas kenne ich auch, was du gerade beschreibst. Ja, ich wollte jetzt auch hier nicht irgendwie Gambach oder so schlecht. Ich mag den, das war ein richtig schöner Wettkampf, auch hier mit den zum Münzburg, also den Weg da hoch, zum Münzenberg da hoch. Und die Radstrecke ist auch eigentlich sehr schön und so. Und der steht auch immer noch auf meinem Zettel, ja, falls es den noch gibt. Den gibt's, ja. Da mache ich irgendwann auf jeden Fall nochmal mit, weil das will ich nicht so stehen lassen. Aber ich habe das jetzt einfach nochmal reingenommen, weil das halt jetzt eine andere Art von Wettkampf ist, den man macht. Und klar. Das haben wir 3 verschiedene Arten, was jetzt so nicht schöne Wettkämpfe waren. Ja, dann erzähl doch mal was vom Guten, damit wir mal wieder positiv. Ich habe da auch noch was dazwischen. Okay. Ja, okay. Ich habe da jetzt noch so eine was, 4. Sparte dann sozusagen. Okay. Und zwar so eine Hassliebe. Ja, die kenne ich. Ja, zu einem Wettkampf. Und Halbmarathon zwar, in Frankfurt. Ja, Ironman 70.3 Wiesbaden. Das ist für mich wirklich eine Hassliebe. Also den allerersten, den ich da gemacht habe, ich war danach mega enttäuscht nach dem Wettkampf mit meiner Leistung. Das war, ich habe schon einige Mitteldistanzen gemacht, das war mit Abstand von der Leistung her die schlechteste. Da war es ähnlich wie bei dir, da lief gar nichts. Der Tag fing schon schlecht an, also im Wasser. Da habe ich irgendwie viel zu viel Diesel geschluckt, also weil man schwimmt da im Schiersteiner Hafen und irgendwie auf dem Fahrrad lief überhaupt nicht, das Laufen war schlecht, also ein komplett schlechter Tag. Also ja, danach umso besser, also da war ich glaube ich eine halbe Stunde schneller wie das Jahr zuvor. Auch von der Organisation, da bin ich sehr zwiegespalten gewesen. Ne? Also das mit dem Schiersteiner Hafen war so lala, ne? Mit den ganzen Booten, die da stehen und mit dem ganzen Diesel im Wasser. Und danach haben sie es verlegt. Oh Gott, jetzt habe ich vergessen, wie das hieß, wo sie es verlegt haben. Diese kleine See da. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Auf jeden Fall, ich fand das auch sehr umständlich gemacht, ne? Weil hier hast du das Schwimmen, dann das zweite Wechselzone und das Laufen ist dann in Wiesbaden Innenstadt und so. Und das ist halt sehr hoher organisatorischer Aufwand für den Athleten, den du da bewerkstelligen musst. Und das fand ich ein bisschen blöd. Den Wettkampf an sich, die Strecke fand ich, also vor allem die Radstrecke, ist eine schwere Radstrecke, ne, durch den Taunus, fand ich echt gut. Die Laufstrecke fand ich auch nicht schlecht. Ja, die Laufstrecke ist auch super, da läufst du doch da hinten in diesem Kurpark rum. Ja, ja, im Kurpark in Wiesbaden, ja, es gibt schönere, finde ich. Aber das war nicht schlecht, ich will da jetzt nicht zu sehr meckern, es war okay. Aber das ist halt einfach so ein typischer Wettkampf, weißt du, so eine Hassliebe zu dem Wettkampf. den ich da empfinde. Ja, nun leider gibt es diesen Wettkampf nicht mehr seit diesem Jahr. Ich kann nur hoffen, dass die den wieder jetzt irgendwie mal fortführen irgendwann. Wäre echt schade, weil war, also alles in allem, ja, ein Wettkampf, mit dem ich sehr viele Emotionen verbinde. Vor allem damals bin ich da auch beim ersten Mal bin ich auch mit, ich meine, mit dem Nils eingelaufen. Genau. Ja. Da hat auch der Faris Al-Sultan in dem Jahr gewonnen. Genau. Er hat mit, also hat geregnet ohne Ende, auch noch. Ja, das war sehr, ja, das war ein sehr schlimmer Tag, auch als Zuschauer damals. Ich wollte jetzt, wo du sagst, eigentlich so Hassliebe, ich fand das immer eigentlich so ganz cool, weil ich habe ja jetzt die Rennstrecke nur zum Teil gesehen, was ich dann so von in der Nähe vom Lauf, von der Laufrunde, da mich meistens aufgehalten habe oder dann halt in der Wechselzone vom Schwimmbad. Das war auch ein bisschen doof immer, dass du musst zurückfahren, um deine Sachen dann zu holen. Eben, das war ja eben das Blöde. Also die Organisation war da irgendwie, ich weiß nicht, ob sie das irgendwie, ich meine, naja gut, es ist halt wie es ist. Also ich fand, ich persönlich empfand das als sehr, ja, sehr hohen Aufwand, da, den man da betreiben musste. Du musstest doch damals dann mein Auto holen. Ja. Du musstest nochmal zurückfahren, mein Auto holen. Also das war wirklich ein Zirkus zum Teil. Ja, ist manchmal nicht einfach gewesen. Aber ich habe das halt immer so gesehen. Ich fand die Laufrunden immer so ganz schön und so. Und dann halt noch das Stück da. Und du sagtest ja, es ist anspruchsvoller Radstrecke. Und dann dachte ich, na, wenn ich irgendwann mal einen Ironman und einen halben Ironman machen würde, dann würde ich, glaube ich, den machen wollen. Aber gut, jetzt gibt's den leider nicht mehr. Naja, vorerst. Also vielleicht gibt's den noch irgendwann. Na, klar, ja. Ich hab die Hoffnung. Naja, gut. Da will ich auch nochmal ganz kurz einhaken mit Hassliebe an Mike, den Trainer, falls du das hörst. Wenn du den Spiridon Halbmarathon gelaufen hast, melde dich bei uns und sag mir mal bitte, wie du diese Strecke findest. Genau, dann machen wir mal wieder eine Episode und dann kannst du mal deine Erfahrung mal mit uns teilen, was den Wettkampf angeht, weil da gehen Lukas und meine Meinung, was das anbetrifft, ziemlich auseinander. Ich mag den Wettkampf. Ja, ich finde ihn auch schön, deswegen habe ich ja immer dran teilgenommen, vor allem das mit dem in der Commerzbank Arena da einzulaufen, das ist für mich immer ein Highlight gewesen. Bin jetzt zwar jetzt kein Eintracht Frankfurt-Fan großartig, aber ich finde so schöne Ziele finde ich halt auch immer toll. Also, ja, gibt's viele in Frankfurt. Ja. Auch hier in eine Festhalle einzulaufen, fand ich auch super damals. Das war mein erster Marathon, sowas vergisst man halt nicht. Und wenn du dann halt noch so ein cooles Ziel hast, dann ist das natürlich umso schöner, sag ich jetzt mal. Ja. Apropos coole Ziele, ich will mal kurz einhaken, beziehungsweise kurz noch auf was anderes zu sprechen kommen. Und zwar, ich bei meiner Recherche nochmal zu den Wettkämpfen, habe ich mich mal mit den Urban Trail auseinandergesetzt. Und das ist genau mein Ding. Ich hab beschlossen, ich werde auf jeden Fall den in Dortmund machen. Naja, das passt. Und den eventuell nochmal in Bochum und Oberhausen. Ehrlich? Oder beide. Also, willst du einen mitnehmen? Eventuell, wenn es sich ergibt. Ich muss gucken, ob es zeitlich passt, aber den in Dortmund mache ich auf jeden Fall. Und weil das ist ja quasi ein Lauf plus Sightseeing. Und ja, da ich gerne Sightseeing mache und ich habe gesehen, du läufst sogar durch Museen durch, ja, und sowas. Und das ist genau mein Ding und ich liebe ja Sightseeing und das mit Laufen zu verbinden und ja, ich werde das einfach so just for fun machen, ich werde mich da absolut nicht beeilen und so, ich werde mir das alles zu Gemüte führen, was es da so gibt. Ja, und ja, die lassen sich da so ziemlich was einfallen. Ich habe sogar gesehen, irgendwo in Holland läufst du durch bei den Leuten durch die Zimmer, also weißt du, bei den privaten Häusern. Ja, ja. Da läufst du sogar, da gab's ein Foto, da laufen die Leute durch, da liegen Mann und Frau im Bett und frühstücken und die Leute laufen da durch. Also, okay. Ja, die lassen sich da einiges einfallen. Ich habe mal irgendwie gelesen, in Antwerpen hätten irgendwie 12.000 Leute wären da gestartet. Ja, das ist ziemlich viel los. Das ist ja richtig krass. Aber Antwerpen ist ja Belgien. Na, ich meine, wenn du mal bedenkst, wenn da durchs Zimmer läufst, so 12.000 Leute, ja. Ist lustig. Aber okay, kommen wir wieder zurück zur Sache. Und zwar gute Wettkämpfe jetzt mal oder welche, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Ja. Okay. Ich fange mal an mit einem oder ich sag mal mit meinem Highlight schlechthin, wie ich schon immer sage, der Spartan Race. Dazu will ich auch nicht mehr so viel sagen, habe ich ja genug gesagt. Also das ist sowas, was mir ewig in Erinnerung bleibt. Also das ganze Wochenende da. Okay, das ist, sag ich mal, die emotionale Seite. Aber wenn du jetzt mal das Organisatorische, wenn du auch da wirklich... Also Ja, also ich meine, da gab es doch schon Kritikpunkte. Also ich meine, gerade so was, was die Trifecta-Leute angeht, ich meine, viele sind da ja gar nicht mehr zugelassen worden. Also, ja, das stimmt. Gut, da hatte ich halt Glück gehabt. Ich würde vielleicht anders denken, wenn ich jetzt hier davon betroffen wäre. Ja? Also ich kann auch verstehen, wenn irgendjemand sagt, das ist nicht so toll und so. Aber ich sehe ja auch, dass jetzt darauf reagiert wurde, ja, indem sie halt... Das macht einen guten Organisator aus. Und darüber haben wir auch schon mal gesprochen in den früheren Folgen. Die Startblöcke wurden jetzt reserviert für Trifecta-Leute. Also man lernt halt daraus. Und ich will denen auch da jetzt, ehrlich gesagt, nichts Böses und so. Ich meine, im Endeffekt, das war der zweite Wettkampf. Und da waren halt ein paar Sachen schiefgelaufen. Ich meine, davor, die Strecke war auch anders, ja. Vielleicht haben die sich ein bisschen was anderes dabei gedacht oder es war nicht so ein großer Andrang, also man weiß es nicht. Von daher, aber wie gesagt. Wir versuchen hier nur objektiv mal so den einen oder anderen Wettkampf mal zu beurteilen. Gerade die, es gibt Wettkämpfe, zum Beispiel, es gibt eine Mitteldistanz in Hasewinkel, Nordrhein-Westfalen, von Three Speed Peine organisiert. Eine Mitteldistanz, die haben auch, da starten auch Bundesligisten auf Kurzdistanz und so weiter. Man kann auch Sprint machen, aus eine große Veranstaltung. Ich habe den Wettkampf 5-mal gemacht, 5-mal haben wir die Mitteldistanz. Und ich muss sagen, das ist wirklich keine allzu große Veranstaltung, aber die ist wirklich gut organisiert gewesen. Ich war immer mit diesem Wettkampf zufrieden. Also das war wirklich, da hat ein Triathlonverein hat wirklich sein Bestes gegeben und dabei ist was Gutes rausgesprungen. Kann man wirklich nicht anders sagen. Ich sag mal, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit Nürburgring zum Beispiel, ne, das jetzt wieder mit dem Vergleich zu bringen, dann muss ich sagen, wirklich 1A in Hasewinkel, Mitteldistanz, ist wirklich sehr empfehlenswert. Weißt du? Und jetzt nochmal auf den Spartan, ne, in Oberstdorf zu sprechen zu bekommen. Ich meine, klar, für dich ist das natürlich der Erste gewesen und man ist da super begeistert und war ein geiles Ding, aber ich glaube, so der eine oder andere Kritikpunkt wäre da schon auch angebracht, ne, gerade was die Organisation der Trifecta-Leute angeht, aber es scheint, die haben da jetzt irgendwie auf Kritik reagiert und haben sich da diesbezüglich verbessert. Mussten sie ja. Okay, ich kann ja auch dazu nochmal einen Kritikpunkt anbringen, und zwar ist es halt schweineteuer. Ja, ist halt wirklich, wirklich teuer, und dann da so, sag ich mal, nicht mehr starten zu dürfen oder sowas, ist dann natürlich noch bitterer, und dementsprechend, natürlich, es ist natürlich nicht alles perfekt gelaufen da, aber ich hatte halt Glück gehabt, sag ich jetzt mal, und deswegen von meiner Sicht aus war er super. Also ich verstehe zwar immer noch nicht, warum man unbedingt halt einen Block angeben muss, ja, ich meine, warum ich jetzt unbedingt da noch hingehen muss und den Block wechseln muss, ja, weil ich die Zeit nicht schaffen kann, wo ich den Block angegeben hatte. Wie damals, da hatte ich 15:50, ich bin um 11 Uhr gestartet und um 10 Uhr bin ich gestartet, glaube ich, oder um halb 11, irgendwie sowas. Und ich hätte es einfach nicht geschafft. Ich musste den Block um eine Viertelstunde verlegen. Und ich hätte gerne noch weiter verlegt, damit ich mehr Zeit habe für die letzten Hindernisse. Und das sind ja die meisten Hindernisse. Das waren ja. Aber hättest du deine Freundin nicht dabei, dann würde es wahrscheinlich auch nicht klappen. Nee, hätte es auch gar nicht geklappt. Wie hätte ich da hingehen können zu dieser Bude und hätte sagen können, ich muss wann anders starten? Das ist halt klar. Ja, aber klar, von der emotionalen Seite war das natürlich für mich sehr, sehr. Genau, wobei wir hier, klar, das Emotionale ist natürlich auch sehr wichtig und ein großer Teil, aber ich versuche hier, also in erster Linie, also so ich für mich, zumindest habe ich so die Dinger so rausgesucht, in erster Linie so, weißt du, objektiv die zu beurteilen. Ich meine, du kannst wahrscheinlich bei jedem Wettkampf findest du irgendwas, klar, aber darum geht es ja auch nicht. Ne? Es geht um das ganz große Ganze. Genau, das große Ganze halt, aber da zählt für mich aber so ein bisschen so die Emotion mit rein und also das. Ja, klar. Also das ist deswegen, ich versuche da, und das ist halt so eine, wo ich sagen würde, also ich fand es schon cool, also ich würde es auch jedem nochmal empfehlen. Also ich sag mal so, ich würde nicht nach Oberndorf fahren, um nochmal einen Trifecta zu machen. Ja? Ich würde da vielleicht hinfahren, um einen Beast zu machen, aber jetzt nochmal diesen ganzen Stress da anzutun. Aber im Endeffekt, wenn du mal so siehst, was sie an Teilnehmern haben und das alles unterzubringen in 2 Tagen, das finde ich eigentlich schon super. Ja, also da du hattest ja auch außerhalb der des Wettkampfs hast du ja genug zu tun gehabt. Du hättest da gab es für Kinder so einen kleinen Kurs, also so einen Kinderspaten, dann gab es so einen 300er, Spaten 300 heißt das, da läufst du wirklich nur die letzten 300 Meter mit den ganzen Hindernissen, wo du wirklich auch klettern und hangeln und keine Ahnung was musst. Und außerhalb, wenn du jetzt, sag ich mal, ein bisschen warten musst oder so, um auf deinen Start, dann kannst du, da gibt's einen riesen Spatenhelm, kannst dich damit fotografieren, dann kannst du dann so Hindernisse selber hochklettern, ja, also Gewichte schon mal hochziehen, um mal zu testen. Und dann gab's halt auch Sponsoren da und Reebok war halt auch da zum Beispiel. Ja, es war halt schon was zu tun da, ja, also so ist nicht. Und er wird mich wahrscheinlich bestimmt nicht hören, aber der Typ, der da den Anheizer gemacht hat, großen, großen Respekt. Der hat 2 Tage lang komplett, ich glaube, der stand da locker mal 24 Stunden, ne, also auf die 2 Tage verteilt und hat jede Welle richtig angefeuert und richtig Gas gegeben und so. Also der war schon richtig krass. Also Respekt für die Leistung. Ja, ja. Na gut, kommen wir da zu deinem Nächsten. Naja, also wenn ich jetzt wirklich so zurückblicke, wenn ich jetzt einen Wettkampf nennen müsste, ja, der Wettkampf, der mir in jeglicher Hinsicht am meisten in Erinnerung geblieben ist, das ist Challenge Rot. Also, das ist der Wettkampf für mich schlechthin. Also insgesamt 4-mal dort gewesen, 2-mal Einzelstarter, 2-mal in der Staffel. Ich kann wirklich von diesem Wettkampf nur das Beste berichten. Da ist ein ganzer Landkreis ist dabei. Ich meine, Rot, was soll ich jetzt großartig über Rot erzählen? Also die Stimmung ist, ne, Solara Berg kennt jeder, ne? Also Tour de France Feeling, also die Orga war ich mehr als zufrieden mit. Ja, das Ganze drumherum, das hat einfach Spaß gemacht. Also das war wirklich ganz großes Kino, Gänsehaut pur. Ja, da habe ich nur die besten Erinnerungen an den Wettkampf. Auch wenn jetzt zum Beispiel 2006, wo ich das zweite Mal dort als Einzelstarter gestartet bin, hatte ich jetzt auch nicht so gerade meinen besten Wettkampf gehabt. War sehr heiß. Ich bin beim Laufen komplett eingegangen. Da waren weit über 30 Grad. Man läuft da zum großen Teil über den Main-Donau-Kanal direkt am Wasser. Also das ist schon wirklich, ich habe da wirklich Leute am Straßenrand liegen sehen, die geschlafen haben. Also ich habe gedacht, irgendwie der ist irgendwie ohnmächtig oder so, und er sagte, ich habe ihn irgendwie berührt, sagte, nee, hier, lass mich mal kurz, ich muss mich kurz ausruhen. Die Leute waren fertig. Das waren wirklich schon extreme Bedingungen dort. Aber nichtsdestotrotz, also ich habe wirklich jede Minute genossen und das ist für mich der Wettkampf schlechthin. Wie war denn das? Du musst ja dein Fahrrad vorher abgeben. Hast du da Angst um dein Fahrrad gehabt Nein. Also nein. Da gibt es ja so Securities, die drauf. Nein, hatte ich nie. Auch jetzt irgendwie in Frankfurt nicht oder in Wiesbaden nicht. Bei keinen großen Veranstaltungen, bei den Veranstaltungen, wo ich mein Fahrrad abgebe, hatte ich jetzt nie irgendwie da jetzt einen Gedanken dran verschwendet, dass da jetzt was wegkommen könnte. Okay. Ist zwar, glaube ich, mal passiert. In Frankfurt, meine ich. Ich meine, wäre auch in Frankfurt mal passiert. Aber ja, nee, also ich hatte da jetzt keine Bedenken. Okay, ich mach mal weiter. Wenn wir auch so ein bisschen vom Organisatorischen reden und so, muss ich natürlich den Zugspitzlauf nennen. Der ist super, super organisiert. Also auch schon am Tag davor mit der Pasta-Party fand ich eigentlich sehr gut. Da brauchtest du nicht lang anstehen. Mhm. Also das war auch top. Die kleine Messe, die da war, war jetzt nicht, sag ich mal, großartig überfüllt. Also war jetzt nicht so, dass du jetzt gar nicht durchkamst oder so. War aber auch eine kleine Messe. Ja, war klar, aber gut. Ich meine, im Endeffekt es gibt auch Veranstaltungen, wo es gar keine Messen gibt. Ich hab den Zugspitz Ultra Trail habe ich auch auf meine Liste, weil ich hab den Wettkampf auch sehr genossen. Auch mit den ganzen drumherum. Ne? Auch mit der Familie, wo wir übernachtet haben. Das war ganz schön. Auch damals, als ich das erste Mal mit Frank da war. Ja, also schon, also den einzigen Kritikpunkt, den ich immer wieder mal höre, ist halt die Streckenführung. Ja, also da hast du zum Teil auch so Waldautobahnen und weißt du, da kommen halt Leute von weit her und laufen dann über Kilometer lang so Waldautobahnen und sind halt schon etwas, sage ich mal, enttäuscht. Ne? Aber andererseits, du kannst ja nicht, keine Ahnung, wenn du einen 100 Kilometer Lauf machst, du kannst ja nicht 100 Kilometer lang nur Trails laufen oder nur sich im hochalpinen Gelände bewegen. Also jetzt zumindest nicht bei diesem Wettkampf. So ist die Streckenführung. Also ich habe da an der Streckenführung nichts auszusetzen. Das war für mich okay. Das war ein guter Misch aus vielen. Nee, also aber das hört man halt immer wieder. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gehört. Ja, aber was ich zum Beispiel auch gut fand, war die Organisation. Du hast ja auch den Base Trail gemacht. Und ich fand es halt auch gut mit den Bussen. Weißt du, dann kamen Busse, haben nicht rübergefahren. Ja, wo war es Metternich? Wie heißt es nicht irgendwie so? Wo wir eigentlich gestartet haben. Und das war halt auch sehr gut organisiert. Also da kann ich gar nichts dran aussetzen. Es waren auch viele Leute da und kamen gleich zwei Busse, haben quasi alle mitgenommen. Ja, also es war schon sehr gut damals. Also ja, keine vor allem lange Wartezeiten. Ich finde es aber halt okay, wenn du halt, sag ich mal, der Startpunkt woanders ist als eigentlich. Also der richtige Startpunkt ist ja in Greinau und da ist ja auch das Ende. Ja? Wenn du jetzt halt mehrere anbietest und musst die Leute quasi dann irgendwo hinfahren, das ist ja dann wird das schon wieder ein bisschen schwieriger. Und ich fand das super organisiert. Ja, vor allem natürlich ist man lernt aus Fehlern. Ja? Also ich meine, da wo ich gestartet bin, dann machen sie halt dann auch die Kontrollen und gucken, ob auch wirklich alles dabei ist. Ja, ja, wobei ja, haben schon geguckt, haben schon auch genauer hingeguckt, aber das war alles noch. Ja, war jetzt nicht so, dass ich genau. War jetzt nicht so mega streng, ne? Das stimmt, so, ne? War ein guter Misch, ja, muss man schon sagen. Ja. Also ich meine, im Endeffekt, wir hatten einen Base Trail gemacht, das bist du jetzt nicht 24 Stunden oder noch länger unterwegs. Also ja. Dementsprechend verpflegt wirst du ja unterwegs ja auch noch ein bisschen. Also das ist ja nicht. Ja, aber ich fand die Strecke auch an sich und so und dieses ganze Gefühl dann da angekommen zu sein, das war schon super. Schon cool, und, ja, also das war ein sehr, sehr schöner und daran denke ich auch immer noch gerne zurück. Also. Ja, aber also ich muss aber auch sagen, ich muss jetzt gar nicht auf jeden Einzelnen irgendwie einen Wettkampf jetzt bei mir eingehen, aber ich mag halt so Wettkämpfe, so kleinere Veranstaltungen, so wie es mal auch Zugspitz war, ja. Anfangs. Ja, ja, jetzt wird es halt immer größer, man sieht das ja bei der Pasta-Party, also da ist ja wirklich die Hülle los. Ja, das war vor ein paar Jahren noch gar nicht so, da war vielleicht bei der Pasta-Party waren halb so viele Leute, also das Ding ist schon vom Jahr zu Jahr größer. Das gefällt mir halt nicht unbedingt. Ja, das ist zum Beispiel jetzt Berlin-Marathon. War ich auch einmal, muss ich nicht unbedingt wieder haben. Ganz im Gegenteil. Also jetzt, ich muss sagen, also ich war jetzt vom Berlin-Marathon war ich jetzt nicht angetan. Nicht wirklich. Nicht, dass die Orga schlecht wäre oder so, aber es war mir einfach zu voll. Es sind mir einfach viel zu viele Leute dort. Also diese Mega-Events, das ist mir schon ein bisschen too much. Also was ich zum Beispiel mag, ist halt Essen-Marathon. Finde ich eine sehr schöne Veranstaltung. Aber ist das so, nicht dass du da auch auf der Autobahn läufst? Beim Essen-Marathon, ja, das ist ein kleiner Abschnitt. Ist das Autobahn? Das ist, glaube ich, so eine Schnellstraße. Ja. So eine Schnellstraße ist das. Ja, das war bei mir jetzt, wann bin ich Essen-Marathon gelaufen? 2006, glaube ich. Ja, doch, 2006, kurz bevor die Kinder zur Welt kamen. Das war eigentlich im gleichen Monat. Okay. Genau. Eine sehr schöne Veranstaltung. Ist jetzt gar nicht so klein, aber jetzt natürlich auch nicht mit Berlin-Marathon zu vergleichen. Oder auch Vulkan Trail Marathon von dieses Jahr in Schotten, hier bei uns in Vogelsberg. Eine sehr schöne kleine Veranstaltung, sehr liebevoll veranstaltet. Natürlich beim ersten Mal nicht ohne kleine Pannen, aber beim ersten Mal guckt man da noch drüber hinweg. Und es war jetzt auch nichts Gravierendes. Sowas halt oder halt Röntgenlauf, der ist aber auch immer größer wird, ne? Da ist jetzt auch gut was los. Ich habe ja früher quasi an der Strecke vom Röntgenlauf gewohnt oder fast an der Strecke. Von daher war das quasi ein Heimrennen, den ich aber damals zu der Zeit nie gemacht habe. Ich bin da erst zum ersten Mal gelaufen, als wir von da weggezogen sind, komischerweise. Aber solche Wettkämpfe, sowas gefällt mir. Da weiß ich, dass ich für mein Geld halt was bekomme. Ich muss ja auch sagen, ich bin wirklich froh, dass ich jetzt meine Ironmans Anfang 2000 gemacht habe. Da hat die Stadtgebühr noch nicht mal die Hälfte dessen gekostet, was sie jetzt kostet. Ich wäre nie im Leben wäre ich bereit, 500 oder 600, ich weiß nicht, wie viel es genau kostet, für einen Ironman auszugeben. Würde ich nicht machen. Dann würde ich mir eher ein kein offizielles Ironman-Rennen suchen und da starten, aber nein, das wäre mir ein bisschen too much. Ja, gut, über die Preise bei Wettkämpfen zu sprechen, ist dann ja, ein anderes Thema, würde ich sagen. Klar, also ich meine, gerade so ein Ironman. Man kann sich darüber streiten. Natürlich ist es auch irgendwo gerechtfertigt. Aber im Endeffekt ist es Angebot und Nachfrage. Und ich meine, solange es dann quasi jedes Mal ausgebucht ist, nur ein paar Tagen, dann. Den Vogel haben sie mit Ironman New York abgeschossen, wo eine Stadtgebühr 1000 Euro gekostet hat. 1000 Dollar, sorry, gekostet hat. Und also, bitte. Also, das war schon wirklich. Das ist irgendwo, klar, du hast recht, Angebot, Nachfrage. Auch der in New York war dann auch, ich weiß nicht, ob der ausgebucht hat, aber es waren wirklich Leute, die sich dafür angemeldet haben. Und das ist irgendwo, ja, gut, wenn man in Geld schwimmt und so, dann mag es ja egal sein, aber mir ist es nicht egal. Ja, stell mal vor, du willst da jetzt dran teilnehmen und fliegst nur rüber, brauchst nur ein Hotel da und dann musst du noch die Stadtgebühr von 1000 Dollar zahlen, da bist du doch locker mal 2000 Dollar los, oder? Klar, das 2000 geht ganz Euro von mir aus. Ich meine, das Gleiche geht ja für Ironman-Rennen oder für die Athleten, die sich jetzt zum Beispiel Hawaii qualifizieren wollen. Wenn du dich für Hawaii qualifizierst, musst du auch so und so viel hinlegen. Zu meiner Zeit, als ich Ironmans gemacht habe, waren das 500 Dollar. Oder 500 Euro, ich will jetzt nicht Falsches sagen, aber so um den Dreh, dahin direkt hinlegen und ja, plus der ganze Rest, ne? Flug, Übernachtung und so weiter. Also das ist schon ein teurer Sport, also Triathlon, gerade Langdistanz-Triathlon, wenn man unbedingt bei den Ironmans starten will, ist schon nicht gerade billig. Aber du warst ja jetzt auch etwas länger, auch sag ich jetzt mal Triathlet, und musstest natürlich auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um überhaupt den Sport ausüben zu können oder sag ich mal zu einem gewissen Teil auch ausüben können. Ich sag ja, aber Anfang 2000 war das jetzt noch nicht so. Natürlich. Ja, ich sag mal, du hast jetzt dein Rennrad, ja, oder dein Triathlonrad damals gehabt, du hast deinen Neoprenanzug gehabt, ne? Das kostet ja alles wobei, Geld. Also mein Neoprenanzug habe ich bei eBay gesteigert. Okay. Mein Rennrad, das war jetzt kein 3000 Euro Renner oder so, weißt du, das ich weiß jetzt auch nicht, was ich jetzt dafür bezahlt habe beim Rose, aber es war okay, aber es war jetzt nicht Hightech, ne, sozusagen. Und Ich bin jetzt, sag ich mal, kein Sparfuchs oder so, aber ich bin einfach, ich denke mir, das ist mein Hobby und ich bin da bereit, so und so viel Geld auszugeben, aber irgendwann ist ja auch gut. Ne? Also ich muss mich ja auch nicht irgendwie hier abziehen lassen, ne? Weil ich bin einfach nicht bereit, jetzt irgendwie hier 500, 600 Euro für ein Ironman zu bezahlen. Dann mache ich doch lieber Köln und bezahle die Hälfte. Also, das ist gut, wenn ich jetzt kein Ironman gemacht hätte, weiß ich nicht, wie ich dann denken würde. Jetzt habe ich einen gemacht und ich muss sagen, also ich bin eh so der Challenge Liebhaber. Also ich mag so die ganze das ganze Konzept, was die da so auf das auf Beine gestellt haben, auch so damals, wo sie von Ironman auf Challenge umgestiegen sind und so weiter. Das gefällt mir so ein bisschen. Bisschen besser. Deswegen machst du jetzt auch wieder eine Challenge. Unter anderem, ja. Naja, ist auch ein bisschen billiger, aber das ist ja ein anderes Thema. Lass uns mal wieder zurück zum richtigen Thema. Okay, jetzt habe ich ganz viel erzählt von ich hatte eigentlich einen Zugspitzlauf, deswegen wärst du jetzt quasi wieder dran. Ja, ich habe jetzt eigentlich alle anderen abgearbeitet. Wie gesagt, das sind halt so kleinere Veranstaltungen. Ja, also ich würde aber gerne noch mal einen nennen, der hat jetzt aber auch jetzt nichts mit Orga und sowas zu tun, sondern einfach nur, weil das so ein Lauf ist, den ich damals gemacht habe und ich so froh bin, einen Lauf gemacht zu haben damals. Kennst du das Gefühl, also dass du sagst, dass du wolltest es vielleicht nicht und so und dann hast du es dann doch gemacht, ja? Und dann warst du doch froh, das gemacht zu haben. Und zwar geht's der 10-Kilometer-Lauf in Perth. Ja, wir hatten da geschrieben, damals, beziehungsweise geskypt, und ich hat von dem gehört und ich war überlegen, ob ich das machen sollte. Ich hatte zu der Zeit, war ich auch gar nicht im Training und so, und da hast du mich ein bisschen gedacht, gesagt, komm, mach das, dann wirst du hinterher bereuen, wenn du dort nicht gelaufen bist. Ne? Also für diejenigen, die es nicht wissen, ich war ein Jahr lang in Australien, Work and Travel gemacht, beziehungsweise ich war 11 Monate da, und ich habe die letzten 5 Monate habe ich in Perth gelebt, habe da auch gearbeitet in meinem Beruf. Und ja, also ich hatte da quasi 5 Monate lang schon ein geregeltes Leben, und da hatte ich das dann, ja, oder der Andrea hat mich dann da überzeugt, dann daran teilzunehmen, dann, damit ich eine Erinnerung daran habe, und das habe ich auch gemacht. Und ja, es war jetzt eigentlich nichts Besonderes, also der Lauf war jetzt nichts irgendwie Besonderes, er war auch gut besucht, sag ich jetzt mal, aber ja, es war ein schöner Lauf, und ich habe den genossen. Das war, glaube ich, mein allererster Lauf, wo ich wirklich mir die Zeit total egal war, und ich habe einfach, bin da um den See damals gelaufen, und das war also so eine Runde um den See, das waren fast 10 Kilometer mit einer kleinen Schleife, und ja, also es war sehr, sehr schön, und ich erinnere mich gerne zurück daran. Ich habe immer noch das Finisher-T-Shirt davon. Okay. habe ich mir extra gekauft. Und letztens habe ich es noch gefunden, deswegen dann erinnert man sich halt wieder. Ich habe leider keine Fotos von damals, aber naja. Also zumindest nicht von dem Lauf. Ja. Ja, aber das, also so geht es mir halt ähnlich mit. Ich habe ja auch schon mittlerweile, es sind schon ein paar Wettkämpfe, die ich im Ausland gemacht habe. Und ich muss dir sagen, das mit Rotterdam wird mich immer wieder mal, ich denke da immer wieder so dran, dass das Aufsteigen dort eher unnötig war. Ja, also würde ich nie wieder so machen, ehrlich. Also gerade so Wettkämpfe, die du im Ausland machst. Also, weißt du, wer weiß, ne? Ob es noch eine Möglichkeit gibt, dort oder überhaupt irgendwie im Ausland einen Wettkampf zu machen, keine Ahnung. Also, naja, gut, ich sag mal, jetzt Rotterdam ist ja jetzt nicht ganz so weit. Ja, Rotterdam ist halt nicht weit. Ja, aber ich sag mal, wenn du jetzt das in New York gemacht hättest oder sowas, wäre es, glaube ich, noch schlimmer gewesen, weil ob du das jetzt noch machst. Ja, wobei, also das ist ja schon wieder was anderes, weil wenn du dahin fliegst, ne, dann denkst du dir, okay, ich will das Ding finishen, egal was geht. So wie du sagst, Rotterdam ist ja, ne, von hier bist du ja in 5 Stunden da, ist jetzt kein großes Ding. Und ich meine, ich bin ja auch dieses Jahr dort wieder zu der Zeit da, aber ich plane zum Beispiel nicht mehr mit diesem Wettkampf. Irgendwie habe ich da jetzt, ist meine Wettkampfplanung gar nicht drauf ausgerichtet und auch mein Training nicht, und irgendwie passt das dieses Jahr nicht, aber ich irgendwie habe ich da auch irgendwie nie so die Lust, dort zu starten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, deshalb, also würde ich jetzt so nicht wieder machen, und es ist, ja, an die anderen, die ich im Ausland gemacht habe, an die erinnere ich mich sehr gerne. Und ja, dieses Jahr mache ich ja den Exterra in Frankreich, und ja, da freue ich mich auch schon sehr drüber. Ich werde aus deinen Fehlern lernen, wenn ich in Florenz am Start stehe, genau. Und werde das auf jeden Fall durchziehen. Ja, eigentlich gilt das für müsste das. Ich meine, ich weiß das ja auch. Also normalerweise ist das ja auch so mein Vorsatz. Also es wird nicht aufgegeben. Ne? Also wenn der Plan A nicht funktioniert hat, dann versucht man den Plan B. Wenn der Plan B nicht funktioniert hat, dann geht es ums Finishen. Mhm. Es ist einfach so. Ich weiß auch gar nicht, ich muss ja auch gar nicht, oder ich kann dir gar nicht sagen, was mich da jetzt irgendwie an dem Tag geritten hat. Und es hat einfach so Klick gemacht, und ich musste raus. Aber Schwamm drüber. Es wird nicht aufgegeben, fertig, aus. Das können wir uns hier als Credo des Podcasts hier nehmen. Ja. Ich würde jetzt nochmal sagen, so als letzten Punkt so zu dem Thema, gehen wir doch mal zu Wettkämpfen, die wir gerne machen würden. Aber da würde ich das wirklich gerne so einschränken, auf Wettkämpfe, die wirklich so, sag ich mal, ne, die man wirklich, wirklich, wirklich machen will. Also wo man sagt, ey, also das wäre so das Ding, was ich unbedingt mal machen möchte. Weil es gibt wirklich sehr viele Wettkämpfe, die ich gerne machen würde. Aber es gibt nur ein paar, wo ich sage, ey, das wirklich, das wäre mal so ein kleiner Traum, da und da zu starten. Fang an. Ach, danke. Also ich habe mich eigentlich genauso dran gehalten, wie du es jetzt hier gesagt hast. Und zwar, es gibt ja so viele Wettkämpfe. Also im Endeffekt Wenn ich jetzt an Marathons denke, würde ich von mir aus am liebsten an jedem Kontinenten einlaufen oder so viele laufen, wie es geht. Das kann man sich als Vorsatz mal nehmen. Ja, kann man sich, aber ich könnte das jetzt alles hier aufzählen, aber das will ich auch gar nicht. Es gibt so viele gute Wettkämpfe, die man sich vornehmen kann und so. Deswegen, ich habe wirklich jetzt mal ein paar nur genommen, wo ich sage, das werde ich irgendwann mal auf jeden Fall machen. Darum geht's mir. Und also als erstes will ich mal nennen, Hamburg, München, Berlin. Das sind die drei Marathons in Deutschland, die mir noch fehlen in den Himmelsrichtungen. Und dann habe ich quasi diese Mission für mich abgeschlossen. Frankfurt und Köln habe ich ja jetzt. Eigentlich müsste ich so Richtung Hamburg erstmal gehen und dann Berlin und dann München. Und dann habe ich, das ist so ein Ziel, das ich schon quasi angefangen habe. Und aber ich habe das auch hier schon mal erwähnt, dass ich das gerne machen will. Das ist ein Ziel von mir. Ich mache mal ganz kurz weiter, und zwar ein anderer ist auch ein Marathon, und das ist der Marathon in Katowice. Wir hatten letztes Jahr, also im Frankfurt-Marathon 2016, hatten wir jemanden getroffen, der hatte so Medaillenhalter verkauft, da haben wir so welche gekauft, und der kam aus Katowice, und Katowice ist ja meine Geburtsstadt, und das ist so einer, wo ich sage, ja, ich bin da geboren, ich muss da mal starten. Ja, das ist halt einfach was auch Emotionales für mich, und das werde ich auf jeden Fall nochmal durchziehen. Also da werde ich auf jeden Fall starten, und das hoffe ich doch in den nächsten 2-3 Jährchen, sage ich es einfach mal so. Ja, der nächste wäre auch wieder ein Marathon, und zwar ist es der China bzw. der Große Mauer Marathon. Mhm. Kennst du den? Also, ja, der Great Wall Marathon. Genau, Great Wall Marathon. Den hatte ich mal so zu Beginn meiner Läuferkarriere. Da kann ich mich mal sogar an ein Gespräch mit einem früheren Laufkollegen erinnern, der den mal gelaufen ist. Okay. Der war beruflich da unterwegs, und der ist dann gelaufen, ja. Ist aber schon auch lange, lange her. Da habe ich noch in Wuppertal gewohnt. Okay. Ja, also wir wollten ja eigentlich Wettkämpfe machen, wo wir, sag ich mal, wirklich daran teilnehmen wollen. Also ich würde... Nein, du kannst natürlich auch so Wunschwettkämpfe auch nennen, ist ja klar. Also ja, aber das ist halt so einer, wie ich schon sagte, ich bin ja so ein Typ, reise ja gerne und mache so Sightseeing auch gerne, und das ist halt so was, auf der Großen Mauer im Wettkampf zu machen, das ist doch einfach nur geil. Ja? Also ich auch berichte, wenn du irgendwelche Zeitungen darüber liest, über diesen Wettkampf, und das finde ich immer richtig cool, und ja, das wäre so wirklich ein richtig großer Traum von mir, da mal starten zu können. Ob ich das jemals realisieren kann, ist dann halt auch mal die Frage. Also das, wird schwierig sein, aber wenn man es wirklich, denke ich mal, machen will und sich darauf konzentriert, das zu machen, dann denke ich, schaffe ich das. Gut. Great Wall Marathon, was willst du dazu noch sagen? Er ist, denke ich, schon mal auch von jedem bekannt. Also das, dann hätte ich eigentlich nur noch einen, und zwar den Strong Viking. Das ist auch wieder ein Hindernisrennen. Es gibt verschiedene Disziplinen, also es gibt auch verschiedene Editions, sage ich jetzt mal. Es gibt einmal die Water Edition, die Mud Edition und die Wood Edition, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, da gibt es ein Rennen, das ist richtig krass, und das ist 42 Kilometer mit 100 Hindernissen, und da sind halt auch nicht viele zugelassen. Also ich glaube, die sind auf 300 Starter oder so begrenzt. Und da hoffe ich, dass ich das mit jemandem zusammen machen könnte, weil so alleine dann wäre mir das, glaube ich, auch ein bisschen zu viel, und mit jemandem dann zusammen und mit Hilfe wäre das schon ganz cool. Ja, das ist schon natürlich ein heftiges Projekt. Ja. Also ja. 42 Kilometer Hindernis-Wettkampf ist natürlich schon hardcore. Vor allem mit 100 Hindernissen. Ja. Also ja. Ich glaube, die haben auch eine Begrenzung, also eine Zeit, in der du das gefinisht haben musst. Und zwar, glaube ich, sind das 8 Stunden oder so. Okay. Bin mir nicht ganz sicher. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall machen will, dieses Strong Viking. Ob ich jetzt diesen mache oder halt, da gibt es auch Elite-Wettkämpfe, die gehen, glaube ich, 19 Kilometer. Mhm. Und so ähnlich wie Beast halt. Und wenn du davon 4 gemacht hast, kriegst du halt auch wieder eine richtig coole Medaille. Und da 4 davon geschafft zu haben in einem Jahr, finde ich natürlich auch ganz cool. Und ja, also es gibt auch viele hier, also ich glaube, da müsstest du dich aber wirklich ein Jahr nur wirklich darauf spezialisieren. Ja, das, es gibt auch, glaube ich, 3, 4 allein hier in der Frankfurter Gegend. Und einer war oder müsste jetzt vor kurzem in Osnabrück, glaube ich, war der. Und ja, also das sehr, sehr, finde ich sehr interessant und ich bin da, habe da immer ein Auge drauf. Und dieses Jahr, ich wollte gerne dieses Jahr da starten, aber ich glaube, das wird nichts. Ja, aber man, vielleicht am Ende, also Ende immer so viele Pläne. Ja, Ende Oktober ist halt in Frankfurt. Da ist auch dieser große, aber auch da gibt's halt diese Matt Edition in Frankfurt und das, vielleicht mache ich das nochmal, weil ich habe nochmal geguckt auf der Spartan Race Seite. Es steht immer noch nichts mehr im Rhein-Main-Marathon. Nee, ich glaube, das ist vom Tisch, glaube ich, momentan, weil da kommt nichts mehr. Ich glaube, die waren da irgendwie drauf und dran und ich glaube, das ist jetzt weg. Und so langsam ist man in der Saison drin. Ich schätze mal, dass für dieses Jahr fällt das wohl aus. Ja, ich hoffe ja immer noch, ich sag mal, bis zum Münchner Marathon, falls der bis dahin nicht irgendwie online gegangen ist, dann werde ich das wohl wirklich... Münchner Marathon? Münchner Spartan Race. Oh Mann, was ist da los? werde ich das dann, wenn das bis dahin nichts online ist, dann werde ich das ad acta legen, das Spartan Race wie dieses Jahr, weil Berlin ist mir danach zu weit und München, na gut, komme ich jetzt auch nicht auf die Schnelle. Und dann wäre halt noch Oberndorf in der Gegend. Ja, mir ist gerade einen eingefallen, ein schöner Gruß raus an Michel, nächstes Jahr hier, der Men's Health Urbathlon in Hamburg, da machen wir auf jeden Fall mit, das ist auch ein Hindernisrennen und das ist am Hamburger Hafen und das haben wir uns schon letztes Jahr vorgenommen, aber der hat sich jetzt leider verletzt, deswegen wird das dieses Jahr leider nichts, aber nächstes Jahr machen wir auf jeden Fall mit. Seid ihr dabei? Jo, jetzt bist du dran. Ja, ich hab so viele Wettkämpfe, die ich gerne machen würde. ich beschränke mich mal auf wirklich so die mir wirklich sehr, sehr wichtig wären und die ich mir wirklich für die nächsten Jahre mal vorgenommen habe. Der erste dürfte am schwierigsten zu bewältigen sein, und zwar der Boston Marathon. Das ist ein Wettkampf, der steht bei mir schon eigentlich seit Jahren auf der Liste. Jetzt kommt der Gonzo hier rein. So, okay, machen wir weiter. Mal schauen, inwieweit sich das hier mit der Family, Beruf und anderen Verpflichtungen hier bewerkstelligen lässt. Aber das wäre so das Ding, was bei mir ganz oben steht. Dazu würde der Schliersee-Triathlon kommen, auch eine der ältesten Triathlons Deutschlands, meine ich, in den Alpen, auf einer knüppelharten Rad- und Laufstrecke. Den würde ich sehr, sehr gerne mitnehmen. Des Weiteren der Black Forest Ultrabike Marathon in der Nähe von Freiburg. Ja, ein Mountainbike-Marathon in einer wunderschönen Gegend im Schwarzwald. Das ist auch was ich schon länger auf meine To-Do-Liste drauf habe. Das wären so die, wo ich sage, die will ich unbedingt nochmal irgendwie gemacht haben. Klar, da stehen noch so paar andere Dinger im Ausland, wie jetzt zum Beispiel extra in Frankreich, was ich mir jetzt dieses Jahr hoffentlich erfülle. Aber die ich gerade genannt habe, das wären halt die, wo ich sage, das möchte ich unbedingt mal gemacht haben, ja. Ja, so cool, auf jeden Fall. Ja, gut. Würde sagen. Ja, so viel zu diesem Thema. Wir haben uns jetzt lang genug darüber ausgelassen. Ja, klar, ich glaube, wir hätten noch die zwei Stunde. Stunden. Ja, klar, darüber kann man natürlich super lange jetzt irgendwie diskutieren. Ich würde gerne noch mal zum Schluss noch ein paar Wettkampfergebnisse so aus der Ausdauerwelt mal reinbringen. Und zwar die ich jetzt irgendwie vom letzten Wochenende so für interessant finde. Beginnen wollte ich mit dem Marathon, und zwar jetzt am Wochenende war der Tokio-Marathon. Auch mal so ein Wettkampf, den man gerne mal machen würde. Auf jeden Fall. Ich würde ihn auch natürlich nennen, aber das, ich sage, wir wollten uns natürlich auch beschränken, aber das ist halt auch so einer, wo du auch, sag ich mal, ein bisschen Glück brauchst, um da starten zu dürfen. Ja, wobei, es gibt so Reiseagenturen, ja, die garantieren dir da einen Startplatz. Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde auch mal sagen, willst du dir das antun, wenn du im Berlin-Marathon nicht schon so toll fandst? Also klar, natürlich. Ich würde das dann halt eher so, sag ich mal, so als der Sporttourist mal angehen oder so. Aber gut, wie gesagt. Aber dazu laufen wäre schon geil, oder Tokio? Ja, ich meine, das alleine mal durch diese Stadt zu laufen, das wäre schon mal einfach mal cool. Ja, auf jeden Fall war der jetzt am Wochenende und der frühere Weltrekordhalter Wilson Kipsang aus Kenia hat den Marathon gewonnen. Der wollte eigentlich den Weltrekord angreifen. Leider hat er die Zeit aber um eine Minute und eine Sekunde verpasst. Und zwar ist er in 2 Stunden 3 Minuten 58 Sekunden eingelaufen. Und damit ist das die beste jemals in Japan gelaufene Zeit. Ja, nichtsdestotrotz so etwas über eine Minute einen Weltrekord verpasst. Bei den Frauen gewann Sarah Chepchirchir, wenn ich das richtig gelesen habe, aus Kenia. Wahrscheinlich nicht. Mit einer persönlichen Bestzeit von 2 Stunden 19, 47. Das zum Thema Tokio-Marathon. Dann habe ich nochmal zwei Ergebnisse aus dem Radsport. Jetzt am Wochenende, jetzt fangen so langsam die Klassiker an. Jetzt in Belgien gab es am Wochenende zwei Rennen, einmal am Samstag, einmal am Sonntag. Am Samstag den Omloop Het Nieuwsblad, der erste Kopfsteinpflaster-Klassiker. Das ist doch immer schön, das zu sehen, wenn die schon auf die Kopfsteinpflaster rumfahren. Ja, wobei, also die Kopfsteinpflaster, die halten sich da noch so, das ist jetzt nicht mit Paris-Roubaix zu vergleichen. Ja, das sind so kleine Passagen, ist jetzt weit, weit von Paris-Roubaix entfernt. Auf jeden Fall, am Ende setzen sich drei Fahrer, der Peter Sagan, Greg van Avermaet und Sepp Vermaeke, denn der Sepp Vermaeke, meine ich, hat letztes Jahr gewonnen, aber bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall, am Ende hat sich Greg van Avermaet durchgesetzt vor Peter Sagan, der allerdings am Sonntag, am nächsten Tag bei Körne Brüssel Körne den ersten Sieg eingefahren hat für das deutsche Team Bora. Diesmal ließ er halt seine Kontrahenten im Sprint keine Chance und gewann das Rennen. Der deutsche Tony Martin war auch bei dem Rennen, ist jedoch gestürzt und hat das Rennen aufgeben müssen. Zum Triathlon wollte ich was reinbringen, und zwar die ersten Xterra-Rennen sind auch schon zugange, so auch in Südafrika. Dort hat die Flora Duffy aus Bermuda und Richard Murray aus Südafrika das Rennen gewonnen. Und zu allerletzt, jetzt was für dich, in Abu Dhabi fand das erste Spartan Race des Jahres 2017 statt. Und zwar, es gab zwei Rennen, einmal über die Superdistanz, 13 plus Kilometer mit 25 Hindernissen, und einmal über die 5 mit 20 Hindernissen. Wer es gewonnen hat, weiß ich jetzt nicht. Ich kenne mich in der Szene eh nicht aus. Bestimmt Robert Killian, falls er da gestartet ist. Nein, der war nicht dabei. Nein, der war nicht dabei, okay. Der war das war von Namen her, würde ich sagen, Franzose, Kanadier, irgendwas in diese Richtung. Ja. Aber gut, Abu Dhabi, schönes Land. Zu dieser Jahreszeit, als ich es gelesen habe, musste ich an dich denken, da habe ich mir gedacht, okay, du warst ja letztes Jahr dort, hättest du lieber jetzt irgendwie im Februar hinfahren sollen, hättest du auch das Rennen mitnehmen können, wäre auch nicht so heiß gewesen. Ja, aber wir waren ja vom Urlaub, da war auch schön, aber das zu der Zeit da zu laufen, war schon sehr, sehr hart. Wir sind ja da an der Promenade spazieren gegangen, und das auch abends, und dann kamen auch mal so ein bisschen ein paar Läufe raus. Wenn die Sonne unter... Ja, genau, so Mittagszeit geht da echt gar nichts. Aber ja, interessant. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass in Abu Dhabi einer war. Ja, das ist seit diesem Jahr. Das ist ganz neu. Dieses Jahr irgendwie zum ersten Mal ausgetragen. Cool. Ja, genau. Damit würde ich sagen, sind wir am Ende der Sendung. Ja, ich fand sie cool. Hat ja, Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, wie immer. Ja, das nächste Mal werden wir vom Lukas sein Projekt 42 berichten, inwieweit es geglückt ist. Ja. Und das auf jeden Fall. Wenn nicht, dann dauert es eine Woche länger, weil dann versuche ich mal mein Glück in Gießen nochmal. Naja, auf jeden Fall werden wir auch vom rund ums Bayerkreuz auf jeden Fall berichten. Auf jeden Fall. Auch aus, auch, aus der organisatorischen und emotionalen Seite. Genau. Ja. Und falls ihr interessante Rennen habt, die ihr mal gemacht habt oder vielleicht Katastrophen, die ihr erlebt habt, könnt ihr uns gerne schicken. Könnt ihr uns über E-Mail, Facebook oder unsere Website. Genau, auf der Webseite könnt ihr uns immer alle schicken. Wir sind immer offen. Auch hier Verbesserungs- oder Themenwünsche, falls jemand da was hat. Als her damit. Genau. Ja. Okay. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Macht's gut. Tschüss. Ciao.